Bayern 2 Radiotexte. Mit Judith Heidkamp, aber ohne das E in Vom Winde verweht. Vom Wind verweht also. Andreas Nohl und Liat Himmelheber haben Margaret Mitchells Schmöker neu ins Deutsche übersetzt und dem Titel dabei einen Vokal genommen. Denn, so die Argumentation, lyrisch geht es ja nun wirklich nicht zu in diesem Page-Turner und, tja, tatsächlich Antikriegsroman. Ist das wirklich die Schnulze, für die wir sie immer gehalten haben? Im Kopf das Bild von Vivien Leigh in Clark Gables Armen, versteht sich. Schließlich geht es da um eine Frau, die ganz allein Kinder und alle möglichen Versehrten durch den amerikanischen Bürgerkrieg bringt und allen Konventionen trotzt. Sie nimmt sich, was sie will, weiß aber leider nicht, was sie braucht. Für uns heute eine starke Frauenfigur. Margaret Mitchell damals soll ihre Heldin nicht besonders gemocht haben. Nohl und Himmelheber haben mithilfe der Sprache fast einen anderen Roman freigelegt. Bei uns in der klassischen Lesung daher heute amerikanischer Bürgerkrieg. Wir sind im belagerten Atlanta 1864. Die junge Witwe Scarlett O'Hara, deren Welt die reichen Plantagen der Südstaaten sind, inklusive Sklavenhaltung, sitzt in der Stadt fest, zusammen mit ihrem kleinen Sohn Wade und der hochschwangeren Melanie, der Frau des Mannes, für den Scarlett so schwärmt, Ashley. Ashley hat allerdings, wie fast alle Männer in diesem Buch, die Frauen und Hilfsbedürftigen zugunsten von Ruhm und Ehre allein gelassen und ist nun im Krieg verschollen. Aber da ist noch Red Butler, Hallodri und Halunke, Kriegsgewindler, Spieler und Scarlet-Verehrer. Ein Ekel, aber irgendwie doch zuverlässig. Wir beginnen mit einer lebensgefährlichen Geburt und kommen dann zu einer aussichtslosen Flucht aus der brennenden Stadt. Die Regie bei unserer Lesung führte Helmut Petzold. Es liest Katja Amberger. Nie wieder würde es einen Nachmittag geben, der sich so lange hinzog und so heiß war wie dieser. Und so voller aufdringlicher Fliegen. Sie summten um Melanie herum, trotz des Fächers, den Scarlett in ständiger Bewegung hielt. Ihre Arme taten ihr vom Schwingen des breiten Palmettoblatts weh. All ihre Bemühungen schienen vergeblich, denn während sie die Fliegen von Melanies schweißnassem Gesicht wedelte, krabbelten sie auf ihren feuchten Füßen und Beinen, so dass sie zusammenzuckte und jammerte: »Bitte, auf den Füßen!« Das Zimmer lag im Dämmer, denn Scarlett hatte die Rollos zugezogen, um die Hitze und das grelle Licht auszusperren. Nadelstichgroße Sonnenflecken drangen durch winzige Löcher und an den Seitenkanten des Stoffs herein. Der Raum fühlte sich wie ein Backofen an, und Scarletts durchgeschwitzte Kleider trockneten nicht, sondern wurden im Lauf der Stunden nur feuchter und klebriger. Prissy saß zusammengekauert in einer Ecke. Das Laken, auf dem Melanie lag, war dunkel von Schweiß und hatte nasse Flecken, wo Scarlett Wasser verschüttet hatte. Sie wand sich pausenlos hin und her, auf eine Seite, auf die andere, nach links, nach rechts und wieder zurück. Manchmal versuchte sie, sich aufzusetzen, sank dann aber zurück und begann wieder, sich zu winden. Zuerst hatte sie versucht, nicht zu schreien und sich auf die Lippen gebissen, bis das rohe Fleisch zum Vorschein kam. Scarlett, deren Nerven so bloß lagen wie Melanies Lippen, sagte heiser: »Melly, versuch um Himmels Willen nicht tapfer zu sein. Schrei, wenn dir danach ist. Niemand kann dich hören, außer uns.« Als der Nachmittag fortschritt, stöhnte Melanie, ob sie tapfer sein wollte oder nicht, und manchmal schrie sie auch. Dann hielt sich Scarlett die Ohren zu, wiegte sich vor und zurück und wünschte sich selbst den Tod. Alles war besser, als hilflos solche Schmerzen miterleben zu müssen. Alles war besser, als hier angebunden zu sein und auf ein Baby zu warten, das so lange brauchte. Zu warten, während die Yankees möglicherweise schon in Five Points waren. Zunächst wollte Melanie Scarletts Hand halten, wenn die Schmerzen schlimm wurden. Aber sie packte so hart zu, dass sie ihr fast die Knochen brach. Nach einer Stunde waren Scarletts Hände so geschwollen und voll blauer Flecken, dass sie kaum noch die Finger bewegen konnte. Da knotete sie zwei lange Handtücher zusammen, band sie ans Fußende des Betts und legte das geknotete Ende in Melanies Hände. Melanie hängte sich daran, als wäre es eine Rettungsleine, spannte sich an, zog es stramm, ließ wieder los und zerrte wieder daran. Den ganzen Nachmittag lang gab sie Laute von sich wie ein Tier, das in einer Falle verendet. Gelegentlich ließ sie das Handtuch fallen, rieb die Hände kraftlos aneinander und blickte zu Scarlett auf mit Augen, die vor Schmerz riesengroß waren. »Rede mit mir, bitte rede mit mir«, flüsterte sie. Und dann quasselte Scarlett irgendetwas, bis Melanie wieder den Knoten packte und sich hin und her wand. Das dämmerige Zimmer schwirrte vor Hitze und Schmerz und Fliegengesumm, und die Zeit schleppte sich so zäh dahin, dass Scarlett sich kaum noch an den Morgen erinnern konnte. Sie hatte das Gefühl, sie sei schon ihr ganzes Leben lang in diesem schwülen, dunklen, verschwitzten Raum. Sie hätte am liebsten mitgeschrien, wenn Melanie schrie. Und sie konnte sich nur beherrschen und die Hysterie vertreiben, indem sie sich schmerzhaft auf die Lippen biss, was sie wiederum wütend machte. Sie fragte sich verzweifelt, was in der Stadt wohl vorging. Waren bereits alle Soldaten abgezogen? Waren die Yankees schon da? Würden die Konföderierten ohne jede Gegenwehr abmarschieren? Dann fiel ihr ein, wie wenige Konföderierte überhaupt noch da waren und wie viele Männer Sherman hatte und wie gut genährt sie waren, und ihr wurde ganz elend vor Furcht. Sherman, der Satan persönlich, jagte ihr nicht halb so viel Angst ein. Aber sie hatte jetzt keine Zeit zum Nachdenken, denn Melanie bat um Wasser, um ein kaltes Handtuch auf der Stirn. Sie wollte gefächert werden, um die Fliegen aus ihrem Gesicht zu vertreiben. Als die Dämmerung eintrat, huschte Prissy wie ein schwarzer Geist herein und zündete eine Lampe an. Melanie wurde zusehends schwächer. Sie begann, wie im Delirium, wieder und wieder nach Ashley zu rufen, bis die grässliche Monotonie in Scarlett eine wilde Lust weckte, Melanies Stimme mit einem Kissen zu ersticken. Vielleicht würde der Doktor doch noch kommen, wenn er doch nur schnell käme. Mit leise erwachtem Hoffnungsschimmer befahl sie Prissy, schnell zum Haus der Meads zu laufen und nachzusehen, ob er oder Mrs. Mead schon dort waren. »Und wenn er nicht da ist, frag Mrs. Mead oder die Köchin, was wir tun sollen. Fleh sie an zu kommen.« Prissy verschwand polternd und Scarlett beobachtete, wie sie die Straße hinuntereilte in einem Tempo, das sie dem nichtsnutzigen Mädchen nie zugetraut hätte. Nach einiger Zeit kam sie allein zurück. »Der Doktor ist den ganzen Tag nicht zu Hause gewesen, hat sagen lassen, er geht vielleicht mit den Soldaten weg. Miss Scarlett, Mr. Phil ist verblichen.« »Tot?« »Ja, Ma'am«, sagte Prissy und plusterte sich bedeutungsvoll auf. »Talbot, der Kutscher hat's gesagt. Er hat einen Schuss in den...« »Das tut jetzt nichts zur Sache.« »Mrs. Mead habe ich gar nicht gesehen. Die Köchin sagt, sie wäscht ihn und macht ihn zurecht, weil sie ihn begraben will, bevor die Yankees da sind. Die Köchin sagt, wenn die Schmerzen zu schlimm werden, sollen wir ein Messer unter das Bett legen. Das zerschneidet die Schmerzen.« Scarlett hätte ihr für diese hilfreiche Information am liebsten eine Ohrfeige gegeben, aber Melanie riss die Augen auf und flüsterte, »Liebes, kommen die Yankees?« »Nein«, sagte Scarlett entschieden. »Prissy lügt.« »Ja, Ma'am, das stimmt«, bestätigte Prissy artig. »Sie kommen«, flüsterte Melanie unbeirrt und vergrub das Gesicht im Kissen. Ihre Stimme kam nur erstickt heraus. »Mein armes Baby, mein armes Baby!« Und nach einer langen Pause, »Scarlett, du darfst nicht hierbleiben. Du musst weg von hier und Wade mitnehmen.« Melanie sprach nur aus, was Scarlett die ganze Zeit gedacht hatte, aber es ausgesprochen zu hören, beschämte sie, als stünde die heimliche Feigheit ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. »Sei keine Gans. Ich hab keine Angst. Du weißt, dass ich dich nicht verlasse.« »Du kannst es ruhig tun. Ich sterbe sowieso.« Und sie begann wieder zu stöhnen. Scarlett stieg langsam wie eine alte Frau die dunkle Treppe hinunter, Sie tastete sich voran und klammerte sich ans Geländer, um nicht zu fallen. Ihre Beine waren bleiern und zitterten vor Erschöpfung und Anspannung. Und sie schauderte vor Kälte, weil sie durchnässt war von kaltem Schweiß. Mühsam schleppte sie sich bis auf die Vorderveranda und ließ sich auf die oberste Treppenstufe sinken. Sie lehnte sich gegen einen Stützbalken und knöpfte mit zitternden Händen ihr Mieder über dem Busen zur Hälfte auf. Halb liegend starrte sie in die warme, weiche Dunkelheit der Nacht, stumpf wie ein Ochse. Es war vorbei. Melanie war nicht tot und der kleine neugeborene Junge, der Geräusche machte wie ein junges Kätzchen, wurde von Prissy zum ersten Mal gebadet. Melanie schlief. Wie konnte sie schlafen nach diesem Albtraum aus Schmerzen, Schreien und ahnungslosen Hebammendiensten, die mehr schadeten als nutzten? Wieso war sie nicht gestorben? Scarlett war sich sicher, dass sie selbst bei einer solchen Behandlung gestorben wäre. Aber als es vorbei war, hatte Melanie sogar ganz leise, sodass Scarlett sich über sie beugen musste, um etwas zu verstehen, geflüstert: Danke. Und dann war sie eingeschlafen. Wie konnte sie bloß schlafen? Scarlett hatte vergessen, dass sie selbst nach Wades Geburt auch eingeschlafen war. Sie hatte alles vergessen. Ihr Kopf war leer, die Welt war leer. Es hatte kein Leben gegeben vor diesem endlosen Tag, und es würde auch danach kein Leben geben. Nur eine schwüle Nacht, nur das Geräusch ihres heiseren, müden Atmens, nur den Schweiß, der kalt von der Achselhöhle zur Taille rann, von der Hüfte zum Knie, klamm und frostig. Sie hörte aus dem Obergeschoss Schritte und dachte: Gottverdammte Prissy! Ehe ihre Augen sich schlossen und so etwas wie Schlaf auf sie herabsank. Nach einer unbestimmten dunklen Pause war Prissy neben ihr und brabbelte selbstgefällig: Wir haben das richtig gut gemacht, Miss Scarlett. Ich glaub, Ma hätte das auch nicht besser hingekriegt. Scarlett warf ihr aus dem Schatten einen ärgerlichen Blick zu, war aber zu müde, um zu schimpfen, zu müde für Vorwürfe, zu müde, um Prissys Vergehen aufzuzählen, ihre Prahlerei mit Erfahrungen, die sie nicht besaß, ihre Angst, ihre Ungeschicklichkeit, ihre absolute Unbrauchbarkeit, wenn die Not am größten war, die Tatsache, dass sie die Schere verschlammt hatte, dass sie die Wasserschüssel über dem Bett verschüttet und das Neugeborene fallen gelassen hatte. Und jetzt prahlte sie mit ihrer Tüchtigkeit. Und die Yankees wollten die Sklaven befreien. Tja, die Yankees konnten sie gerne haben. Sie lehnte sich schweigend an den Balken. Prissy, die ihre unleidliche Stimmung bemerkte, verzog sich auf Zehenspitzen in den dunklen Teil der Veranda. Nach einer langen Weile, in der sich ihr Atem und ihr Verstand endlich wieder beruhigten, hörte Scarlett den schwachen Klang von Stimmen und das Trappen vieler Füße aus nördlicher Richtung. Soldaten. Sie setzte sich langsam auf und zog ihre Röcke hinunter, obwohl sie wusste, dass niemand sie in der Dunkelheit sehen konnte. Als eine unbestimmte Zahl von Schatten auf Höhe des Hauses vorüberglitt, rief sie ihnen zu: »Oh, bitte!« Ein Schatten löste sich aus der Gruppe und kam ans Gartentor. »Gehen Sie fort? Verlassen Sie uns?« Der Schatten schien einen Hut abzunehmen und aus der Dunkelheit ertönte eine leise Stimme. »Ja, Ma'am, so ist es. Wir sind die Letzten aus den Befestigungsanlagen, ungefähr eine Meile nördlich von hier. Sind Sie, ist die Armee wirklich auf dem Rückzug?« »Ja, Ma'am. Wissen Sie, die Yankees kommen.« Die Yankees kommen. Das hatte sie ganz vergessen. Ihr Hals war plötzlich wie zugeschnürt und sie konnte nichts mehr sagen. Der Schatten verschwand und verschmolz mit den anderen Schatten und die Füße schritten weiter in die Dunkelheit. »Die Yankees kommen, die Yankees kommen«, das sagte der Rhythmus ihrer Füße. So pochte ihr plötzlich klopfendes Herz mit jedem Schlag. »Die Yankees kommen.« »Die Yankees kommen«, heulte Prissy und presste sich an Scarlett. »Oh, Miss Scarlett, die bringen uns alle um. Die rammen uns ihre Bajonette in den Bauch, die...« »Sei still!« Es war schon schreckenerregend genug, sich das vorzustellen, ohne es mit wimmernden Worten ausgesprochen zu hören. Neue Furcht überkam sie. Was sollte sie tun? Wie konnte sie entkommen? An wen konnte sie sich um Hilfe wenden? All ihre Freunde hatten versagt. Plötzlich fiel ihr Red Butler ein und ihre Angst verflog im Nu. Warum hatte sie heute Morgen nicht an ihn gedacht, als sie wie ein aufgeregtes Huhn herumgerannt war? Sie konnte ihn nicht ausstehen, aber er war stark und klug und hatte keine Angst vor den Yankees. Und er war noch immer in der Stadt. Und er hatte ein Pferd und sogar eine Kutsche. Oh, warum hatte sie nicht schon früher an ihn gedacht? Er konnte sie alle von diesem verlorenen Ort wegbringen. Weg von den Yankees, irgendwohin. Nur weg von hier. Sie wandte sich mit fieberhafter Dringlichkeit an Prissy. Du weißt doch, wo Captain Butler wohnt. Das Atlanta Hotel? Ja, Ma'am, aber... Also, du gehst da jetzt hin, so schnell du laufen kannst, und sagst ihm, dass ich ihn brauche. Ich will, dass er schnell kommt und Pferd und Wagen oder einen Krankenwagen mitbringt, wenn er einen ergattern kann. Erzähl ihm von dem Baby. Sag ihm, ich möchte, dass er uns von hier wegbringt. Jetzt geh schnell. Die klassische Lesung heute im amerikanischen Bürgerkrieg. Im gleich dann auch noch brennenden Atlanta, kurz vor dem Fall der Stadt. Katja Amberger liest aus der Neuübersetzung von Margaret Mitchells »Vom Wind verweht«. Prissy treibt Red Butler auf, der aber erst noch ein Pferd stehlen muss. Irgendwo in der Stadt gehen die Munitionsreserven in die Luft und Scarlett wartet verzweifelt zu Hause. Endlich hört sie etwas. Es war einfach unmöglich, irgendetwas einzupacken. Unmöglich, irgendetwas zu tun, außer mit pochendem Herzen dazusitzen und auf Red zu warten. Es schien Stunden zu dauern, bis er kam. Endlich hörte sie vom oberen Ende der Straße her das Quietschen ungeölter Radachsen und langsamen, unsicheren Huftritt. Warum beeilte er sich nicht? Warum setzte er das Pferd nicht in Trab? Das Geräusch kam näher und sie sprang auf und rief Reds Namen. Dann sah sie ihn schemenhaft vom Sitz eines kleinen Karrens klettern und hörte das Klicken des Tors, als er näher kam. Er trat ins Licht. Er war so elegant gekleidet, als ginge er auf einen Ball. Er trug einen maßgeschneiderten weißen Leinenanzug, eine bestickte graue Weste aus Moiré-Seide und eine Hemdbrust mit angedeuteter Rüsche. Der breite Panama-Hut saß ihm verwegen schräg auf dem Kopf und im Gürtel steckten zwei langläufige Duellpistolen mit Elfenbeingriffen. Seine Jackentaschen waren von der Munition stark ausgebeult. Mit dem federnden Schritt eines Wilden kam er den Weg herauf, den Kopf stolz erhoben wie ein heidnischer Prinz. Die Gefahren dieser Nacht, die in Scarlett Gefühle der Panik ausgelöst hatten, wirkten auf ihn wie ein Rauschmittel. Sein Gesicht verriet mühsam gebändigte Wildheit, eine Brutalität, die ihr Angst eingejagt hätte, wäre sie ihr aufgefallen. Seine schwarzen Augen blitzten, als wäre die ganze Angelegenheit ein reines Vergnügen, als könnten die erdbebenartigen Explosionen und das entsetzliche Leuchten nur kleine Kinder erschrecken. Als er die Stufen heraufstieg, ging sie ihm schwankend entgegen, mit bleichem Gesicht und brennenden grünen Augen. »Guten Abend«, sagte er in seiner gedehnten Sprechweise und zog schwungvoll den Hut. »Schönes Wetter haben wir.« »Ich höre, Sie wollen verreisen?« »Wenn Sie Witze machen, rede ich nie wieder mit Ihnen«, sagte Scarlett mit zitternder Stimme. »Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie Angst haben.« Er tat überrascht und lächelte auf eine Art, dass sie ihn am liebsten die steilen Stufen hinuntergestoßen hätte. »Doch, ich ängstige mich zu Tode. Und wenn Sie auch nur ein Fünkchen Verstand hätten, ginge es Ihnen genauso. Aber wir haben keine Zeit zu reden. Wir müssen hier weg.« »Zu Ihren Diensten, Madame.« »Aber was für ein Ort schwebt Ihnen denn vor?« »Ich komme aus Neugier her, einfach um zu erfahren, wo Sie hinwollen.« »Sie können weder nach Norden noch nach Osten, Süden oder Westen. Die Yankees sind überall ringsum. Es gibt nur eine Straße, die noch nicht in den Händen der Yankees ist. Und auf der zieht sich gerade die Armee zurück. Und diese Straße wird nicht mehr lange offen bleiben. General Steve Lees Kavallerie kämpft bei Rough and Ready ein Nachhutgefecht, um die Straße so lange freizuhalten, dass die Armee abziehen kann. Wenn sie der Armee auf der McDonough Road folgen, nehmen die ihnen das Pferd weg. Das zwar nicht sonderlich viel hermacht, aber es zu stehlen hat mich einiges gekostet. Wohin wollen sie also? Sie hörte zitternd zu und verstand kaum ein Wort. Doch bei seiner Frage wurde ihr plötzlich klar, wohin sie wollte und dass sie den ganzen elenden Tag schon gewusst hatte, wohin sie wollte. An den einzig möglichen Ort. »Ich will nach Hause«, sagte sie. »Nach Hause? Sie meinen Tara?« »Ja, ja, nach Tara. Oh, Red, wir müssen uns beeilen.« Er sah sie an, als ob sie den Verstand verloren hätte. »Tara? Allmächtiger Gott, Scarlett! Wissen Sie nicht, dass bei Jonesboro den ganzen Tag gekämpft worden ist? 10 Meilen die Straße rauf und runter, von Rough and Ready bis in die Straßen von Jonesboro hinein. Die Yankees sind vielleicht längst in Tara und im ganzen County. Keiner weiß, wo genau sie sind, aber sie sind in jedem Fall in dieser Gegend. Sie können nicht nach Hause. Sie kommen nicht durch die Yankee-Armee durch.« »Ich will nach Hause«, rief sie. »Ich will! Ich will!« »Sie kleines Dummchen«, sagte er erbarmungslos. »Sie können da nicht hin. Selbst wenn Sie den Yankees nicht in die Arme laufen, sind die Wälder voll von versprengten Soldaten und Deserteuren aus beiden Armeen. Und eine Menge von unseren Soldaten sind von Jonesboro aus noch auf dem Rückzug. Die würden Ihnen das Pferd genauso schnell wegnehmen wie die Yankees. Ihre einzige Chance ist, den Soldaten auf der McDonough Road zu folgen und zu beten, dass Sie sie im Dunkeln nicht sehen. Sie können nicht nach Tara. Selbst wenn Sie hinkämen, wäre es wahrscheinlich abgebrannt. Ich lasse Sie nicht nach Hause. Das wäre nackter Wahnsinn.« »Ich gehe nach Hause.« Ihre Stimme überschlug sich und sie kreischte. »Ich gehe nach Hause. Sie können mich nicht daran hindern. Ich werde nach Hause gehen. Ich will zu meiner Mutter. Ich bringe Sie um, wenn Sie mich aufhalten. Ich will nach Hause.« Tränen der Angst und Hysterie liefen ihr die Wangen hinunter, da sie dem Druck, der so lange auf ihr gelastet hatte, nicht länger standhalten konnte. Sie schlug mit den Fäusten gegen seine Brust und schrie, »Doch, doch, ich gehe nach Hause, und wenn ich zu Fuß laufe.« Plötzlich lag sie in seinen Armen, ihre nasse Wange an der gestärkten Rüsche seines Hemds, und ihre Fäuste kamen an seiner Brust zur Ruhe. Seine Hände strichen sanft, besänftigend über ihr aufgelöstes Haar, und auch seine Stimme klang sanft. So sanft, so leise, so ohne jeden Spott, dass es gar nicht Red Butlers Stimme zu sein schien, sondern die Stimme eines gütigen, starken Fremden, der nach Brandy und Tabak und Pferden roch, tröstende Gerüche, die sie an Gerald erinnerten. »Komm, komm, Liebste«, sagte er leise, »nicht weinen. Du sollst nach Hause gehen, mein tapferes kleines Mädchen. Du sollst nach Hause gehen. Nicht weinen.« Sie spürte, wie etwas durch ihre Haare fuhr und fragte sich in all ihrer Verwirrung, ob es seine Lippen waren. Er war so zärtlich, so fürsorglich, dass sie für immer geborgen in seinen Armen liegen wollte. Solange diese starken Arme sie umfangen hielten, konnte ihr gewiss nichts geschehen. Er nestelte ein Taschentuch hervor und trocknete ihre Tränen. »Jetzt schneuzen Sie sich mal tüchtig wie ein braves Mädchen«, befahl er mit einem leisen Lächeln in den Augen, »und sagen mir, was ich tun soll. Wir müssen jetzt schnell handeln.« Sie schneuzte sich, immer noch zitternd, folgsam die Nase, aber ihr fiel nicht ein, was er tun sollte. Als er ihre zuckenden Lippen und ihre hilflosen Blicke sah, übernahm er das Kommando. »Mrs. Wilkes hat ihr Kind bekommen? Es ist gefährlich, sie zu transportieren. Gefährlich, sie 25 Meilen in diesem klapprigen Wagen zu fahren. Wir lassen sie lieber bei Mrs. Mead.« »Die Meads sind nicht zu Hause. Ich kann sie nicht zurücklassen.« »Na schön, Sie kommt in den Wagen. »Wo ist das kleine, einfältige Dienstmädchen?« »Oben. Sie packt den Koffer.« »Koffer? Es passt kein Koffer in den Wagen. Er ist fast zu klein, um euch alle aufzunehmen. Und die Räder können jederzeit aus heiterem Himmel abfallen. Rufen Sie sie. Und sagen Sie ihr, sie soll das kleinste Federbett im Haus holen und in den Wagen legen.« Immer noch konnte sich Scarlett nicht rühren. Er nahm ihren Arm mit festem Griff, und etwas von seiner Vitalität schien in ihren Körper überzugehen. Wäre sie doch nur so souverän und gelassen wie er. Er führte sie in die Halle, aber sie sah ihn nach wie vor hilflos an. Er verzog spöttisch die Lippen. »Ist das die heroische junge Frau, die mir gesagt hat, dass sie weder Gott noch Menschen fürchtet?« Plötzlich brach er in Lachen aus und ließ ihren Arm los. Verletzt und hasserfüllt starrte sie ihn an. »Ich hab keine Angst«, sagte sie. »Oh doch, gleich fallen sie in Ohnmacht. Und ich habe leider kein Riechsalz dabei.« Da ihr nichts anderes einfiel, stampfte sie trotzig mit dem Fuß auf. Dann nahm sie wortlos die Lampe und ging die Treppe hinauf. Er folgte ihr auf den Fersen, und sie hörte ihn leise in sich hineinlachen. Dieser Laut ließ sie das Rückgrat straffen. Sie ging in Wades Kinderzimmer, wo sie ihn halb angezogen und mit leisem Schluck auf in Prissys Armen vorfand. Prissy wimmerte. Die Bettdecke auf Wades Bettchen war klein, und sie wies Prissy an, sie in den Wagen zu bringen. Prissy setzte das Kind ab und gehorchte. Wade folgte ihr die Treppe hinunter. Vor lauter Interesse am Geschehen hatte sein Schluck auf nachgelassen. »Kommen Sie«, sagte Scarlett und wandte sich zu Melanies Tür. Red folgte ihr, den Hut in der Hand. Melanie ruhte still, das Bettlaken bis unter das Kinn hochgezogen. Ihr Gesicht war totenblass, aber ihre eingesunkenen, dunkel umränderten Augen blickten heiter. Sie zeigte sich von Reds Anwesenheit in ihrem Schlafzimmer nicht überrascht, sondern schien sie ganz selbstverständlich zu finden. Sie versuchte ein schwaches Lächeln, doch bevor es ihre Mundwinkel erreichte, war es erstorben. »Wir gehen nach Hause, nach Tara«, erklärte Scarlett rasch. »Die Yankees kommen. Red wird uns hinbringen. Es ist die einzige Möglichkeit, Melly.« Melanie versuchte matt zu nicken und wies mit der Hand auf das Baby. Scarlett nahm den Säugling hoch und wickelte ihn hastig in ein dickes Handtuch. Red trat ans Bett. »Ich will vermeiden, Ihnen weh zu tun«, sagte er und steckte das Betttuch um sie fest. »Versuchen Sie, die Arme um mich zu legen.« Melanie versuchte es, aber ihre Arme fielen kraftlos zurück. Er beugte sich zu ihr hinunter, legte einen Arm um ihre Schulter und den anderen unter ihre Knie und hob sie sanft in die Höhe. Sie schrie nicht auf, aber Scarlett sah, wie sie sich auf die Lippen biss und noch bleicher wurde. Scarlett hielt die Lampe hoch, damit Red besser sehen konnte, und wollte zur Tür gehen, als Melanie eine schwache Geste zur Wand machte. »Was meinen Sie?« fragte Red leise. »Bitte«, flüsterte Melanie und versuchte, auf etwas zu deuten. »Charles!« Red schaute auf sie hinab, als ob sie im Fieber fantasierte. Doch Scarlett verstand sie und ärgerte sich. Sie wusste, dass Melanie die Daguerreotypie von Charles wollte, die an der Wand unter seinem Säbel und seiner Pistole hing. »Bitte«, wisperte Melanie wieder. »Den Säbel.« »Also gut«, sagte Scarlett. Und nachdem sie Reds behutsamen Schritten auf der Treppe vorausgeleuchtet hatte, ging sie noch einmal hinauf und nahm den Säbel und den Pistolengürtel vom Haken. Es würde mühsam werden, sie zusammen mit dem Baby und der Lampe zu tragen. Typisch Melanie, sich keine Sorgen übers Sterben oder über die Yankees zu machen, die sie verfolgten, sondern sich um die Erinnerungsstücke von Charles zu sorgen. Als sie die Daguerreotypie von der Wand nahm, fiel ihr Blick auf Charles Gesicht. Seine großen braunen Augen sahen sie an, und sie blieb einen Moment stehen, um das Bild eingehender zu betrachten. Dieser Mann war ihr Ehemann gewesen, hatte ein paar Nächte neben ihr gelegen und ihr ein Kind geschenkt, dessen Augen ebenso sanft und braun waren wie seine. Doch sie konnte sich kaum an ihn erinnern. Das Baby in ihren Armen ruderte mit den Ärmchen und quäkte leise, und sie schaute es an. Auf einmal wurde ihr bewusst, dass dies Ashleys Baby war, und plötzlich wünschte sie sich mit aller Kraft, die noch in ihr war, dass es ihr Baby wäre, ihres und Ashleys. Sie verließ das Haus und ging mit der Lampe die vorderen Stufen hinunter, dabei versuchte sie zu vermeiden, dass der Säbel gegen ihre Beine schlug. Melanie lag ausgestreckt hinten im Wagen, und neben ihr befanden sich Wade und das eingewickelte Baby. Prissy kletterte hinein und nahm das Baby auf den Arm. Der Wagen war sehr klein und seine Seitenwände waren sehr niedrig. Die Räder lehnten einwärts, als ob sie bei der ersten Umdrehung abfallen würden. Scarlett warf einen Blick auf das Pferd und ihr Mut sank. Es war ein kleines, ausgemergeltes Tier, das den Kopf mutlos bis fast zwischen die Vorderbeine hängen ließ. Sein Rücken war voller Wunden und Druckstellen, und es schnaufte, wie kein gesundes Pferd schnaufen sollte. »Kein sonderliches Prachttier, was?« grinste Red. »Sieht aus, als ob es uns noch an der Deichsel verendet, aber ich konnte kein besseres auftreiben. Eines Tages erzähle ich Ihnen mit Ausschmückungen, wo und wie ich es gestohlen habe und wie knapp ich dabei einer Kugel entgangen bin. Nur meine Zuneigung zu Ihnen konnte mich in dieser Phase meiner Laufbahn zum Pferdedieb machen und zum Dieb eines solchen Pferdes. Kommen Sie, ich helfe Ihnen hinauf.« Er nahm ihr die Lampe ab und stellte sie auf den Boden. Der Vordersitz war nur ein schmales Brett, das quer über dem Wagen lag. Red hob Scarlett hoch und setzte sie darauf nieder. »Wie wunderbar, ein Mann zu sein und so stark wie Red«, dachte sie und raffte ihre weiten Röcke zusammen. Neben Red fürchtete sie sich vor nichts, weder vor dem Feuer noch vor dem Lärm, noch vor den Yankees. Er kletterte auf den Sitz neben ihr und nahm die Zügel auf. »Ach, warten Sie«, rief sie. »Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen.« Er brach in schallendes Gelächter aus und ließ die Zügel auf den Rücken des Pferdes klatschen. »Worüber lachen Sie?« »Über Sie, wie Sie die Yankees aussperren«, sagte er, während das Pferd sich langsam und widerstrebend in Bewegung setzte. Die Lampe auf dem Gehweg brannte weiter und bildete einen kleinen gelben Lichtkreis, der kleiner und kleiner wurde, als sie sich entfernten. Red lenkte den langsamen Trott des Pferdes von der Peachtree Street aus westwärts. Der Wagen schlingerte und holperte so gewaltsam in die zerfurchte Gasse, dass Melanie ein Stöhnen nicht unterdrücken konnte. Dunkles Baumgeflecht zog über ihren Köpfen vorbei, dunkle, stille Häuser ragten auf beiden Seiten auf und die weißen Lattenzäune schimmerten wie eine Reihe von Grabsteinen. Die enge Straße war ein dunkler Tunnel, doch durch das dichte Laubdach drang das unheilvolle rote Glühen des Himmels und Schatten jagten einander die dunkle Fahrbahn entlang wie tobende Geister. Der Rauchgeruch wurde immer stärker, und auf den Flügeln der heißen Brise kam aus dem Zentrum der Stadt ein Höllenlärm. Schreie, das dumpfe Rumpeln schwerer Armeewagen und der gleichmäßige Schritt marschierender Männer. Als Red am Kopf des Pferdes ruckte und es in eine andere Straße lenkte, zerriss eine weitere ohrenbetäubende Explosion die Luft und ein monströser Schweif aus Flammen und Rauch schoss im Westen in die Höhe. »Das muss der letzte der Munitionszüge gewesen sein«, sagte Red ruhig. »Müssen wir durchs Feuer?«, fragte Scarlett mit zitternder Stimme. »Nicht, wenn wir uns beeilen«, sagte Red. Als sie sich der Marietta Street näherten, standen die Bäume weiter auseinander und die gewaltigen Flammen, die über den Gebäuden loderten, beleuchteten Straße und Häuser greller als der Tag und warfen ungeheure Schatten, die wild umher tanzten, wie die sturmzerfetzten Segel eines sinkenden Schiffs. Scarlett klapperte mit den Zähnen, aber ihre Angst war so groß, dass sie es nicht bemerkte. Sie fröstelte, obwohl die Hitze der Flammen schon ihre Gesichter versenkte. Dies war die Hölle und sie war mitten darin. Wenn sie ihre zitternden Knie hätte beherrschen können, wäre sie vom Wagen gesprungen und schreiend zurück in die Dunkelheit gerannt, zurück in den Schutz von Miss Pittypats Haus. Sie rückte näher an Red heran, ergriff mit zitternden Fingern seinen Arm und suchte in seinem Gesicht nach Worten, nach Trost, nach etwas, das ihr Sicherheit gab. Vor dem unheilvollen Rot ringsum hob sich sein dunkles Profil so deutlich ab wie ein Kopf auf einer antiken Münze. Schön und grausam und dekadent. Bei ihrer Berührung wandte er sich um. Seine Augen leuchteten ebenso schreckenerregend wie das Feuer. Scarlett kam er aufgekratzt vor. Er schien die Gefahr zu verachten und aus der Situation Genuss zu ziehen, als ob ihm das Inferno gerade recht wäre, auf das sie zufuhren. »Hier«, sagte er und legte die Hand auf eine der langläufigen Pistolen in seinem Gürtel. »Wenn jemand, egal ob weiß oder schwarz, an ihre Seite kommt und versucht, Hand an das Pferd zu legen, erschießen Sie ihn. Fragen stellen wir erst später. Aber erschießen Sie um Gottes Willen in Ihrer Aufregung nicht den Gaul.« »Ich habe eine Pistole«, flüsterte sie und umklammerte die Waffe in ihrem Schoß. Sie war sich absolut sicher, dass sie sich viel zu sehr fürchtete, um abzudrücken, und sollte der Tod leibhaftig vor ihr stehen. »Soldaten«, sagte er. Die Abteilung kam ungeordnet in Grüppchen zwischen den brennenden Gebäuden die Marietta Street herunter. Sie waren ausgelaugt. Die Gewehre trugen sie achtlos, ihre Köpfe waren gesenkt. Sie waren zu müde, um sich zu sputen oder sich darum zu kümmern, dass zu beiden Seiten von ihnen die Balken herunterkrachten und Rauchwolken sie einhüllten. Alle waren so zerlumpt, dass es zwischen Offizieren und Soldaten keine unterscheidenden Abzeichen mehr gab, außer den ein oder anderen umkränzten Confederate States Army-Anstecker am zerfetzten Hutrand. Viele gingen barfuß, einzelne trugen schmutzige Bandagen um Kopf oder Arm. Sie marschierten vorbei, schauten weder nach links noch nach rechts und waren abgesehen vom Geräusch der Tritte so still, dass sie einer Armee von Gespenstern glichen. »Sehen Sie gut hin«, ertönte Reds höhnische Stimme, »damit Sie Ihren Enkelkindern erzählen können, Sie hätten die Nachhut der glorreichen Sache beim Rückzug gesehen.« Auf einmal hasste sie ihn. Hasste ihn mit einer Wucht, die für einen Moment ihre Angst überwand, die ihr armselig und klein erschien. Sie wusste, dass ihre Sicherheit und die der anderen hinten im Wagen von ihm abhing, von ihm allein. Aber sie hasste ihn dafür, dass er sich über diese abgerissenen Soldaten lustig machte. Sie dachte an Charles, der tot war, an Ashley, der vielleicht tot war, und an all die fröhlichen und tapferen jungen Männer, die jetzt in flachen Gräbern verwesten. Dabei vergaß sie ganz, dass sie sie selbst einmal für Dummköpfe gehalten hatte. Sie brachte kein Wort heraus, doch sie warf ihm einen Blick voll brennendem Hass und Abscheu zu. Da krachten ganz in der Nähe Balken herunter, und Scarlett sah eine schmale Flamme über das Dach des Lagerhauses züngeln, in dessen Schatten sie Schutz gesucht hatten. Dann flatterten die Wimpel und Fahnen der Flammen triumphierend in den Himmel. Rauch biss in ihre Nasen, und Wade und Prissy begannen zu husten. Das Baby nieste leise. »Allmächtiger Red, sind Sie wahnsinnig? Machen Sie schnell!« Red gab keine Antwort, sondern ließ den Zweig mit grausamer Wucht auf den Rücken des Pferdes sausen, sodass das Tier einen Satz vorwärts machte. So schnell das Pferd konnte, rumpelten sie über die Marietta Street. Vor ihnen lag ein Tunnel aus Feuer, wo Gebäude auf beiden Seiten der kurzen Straße, die zu den Gleisen führte, lichterloh brannten. Sie stürzten sich hinein. Eine Glut, greller als ein Dutzend Sonnen, blendete ihre Augen. Glühende Hitze versengte ihre Haut, und das Brüllen, Knistern und Krachen schlug in schmerzhaften Wellen gegen ihre Ohren. Eine gefühlte Ewigkeit befanden sie sich in dem lodernden Tumult. Doch dann waren sie plötzlich wieder im Halbdunkel. Während sie die Straße hinunter und über die Schienen polterten, führte Red die Gerte wie automatisch. Sein Gesicht wirkte hart und abwesend, als hätte er vergessen, wo er sich befand. Seine breiten Schultern waren angespannt und sein Kinn vorgereckt, als machte er einen schweren inneren Kampf mit sich aus. Wegen der Hitze strömte ihm Schweiß über Stirn und Wangen, aber er wischte ihn nicht ab. »Oh, Red«, flüsterte sie und ergriff seinen Arm. »Was hätten wir bloß ohne Sie getan? Ich bin so froh, dass Sie nicht in der Armee sind.« Er warf ihr einen kurzen Blick zu, und dieser eine Blick genügte, dass sie seinen Arm losließ und zurückwich. Seine Augen hatten diesmal nichts Spöttisches. Sie waren nackt. Und etwas wie Zorn und Zweifel lag in ihnen. Mit heruntergezogenen Mundwinkeln wandte er sich wieder ab. Lange Zeit holperten sie schweigend weiter, nur das Baby jammerte leise und Prissy schniefte. Als Scarlett das Schniefen nicht länger ertrug, drehte sie sich um und kniff Prissy so fest, dass diese aufschrie, bevor sie ängstlich verstummte. Schließlich lenkte Red das Pferd in eine rechtwinklig abführende Straße, die allmählich breiter und weniger uneben wurde. Die Abstände zwischen den schattenhaften Umrissen der Häuser wurden immer größer und danach ragte nur noch der Wald zu beiden Seiten empor. »Wir sind jetzt aus der Stadt«, sagte Red knapp und zog die Zügel an. »Und auf der Hauptstraße nach Rough and Ready.« »Machen Sie schnell! Halten Sie nicht an!« »Lassen Sie das Pferd ein wenig verschnaufen.« Dann sah er sie an und fragte langsam, »Scarlett, sind Sie immer noch zu diesem Wahnsinn entschlossen?« »Zu welchem Wahnsinn?« »Wollen Sie sich immer noch nach Tara durchschlagen? Es ist glatter Selbstmord. Steve Lees Kavallerie und die Yankee-Armee stehen zwischen Ihnen und Tara.« Gütiger, wollte er sie jetzt nach diesem entsetzlichen Tag im Stich lassen? »Aber ja, ja. Oh, bitte, Red, lassen Sie uns eilen. Das Pferd ist noch nicht müde.« »Nur eine Minute. Sie können auf dieser Straße nicht nach Jonesboro. Auch den Eisenbahnschienen können Sie nicht folgen. Dort wurde heute den ganzen Tag gekämpft, überall südlich von Rough and Ready. Kennen Sie irgendwelche anderen Wege? Kleine Feld- oder Fahrwege, die nicht durch Rough and Ready oder Jonesboro führen?« »Ja, natürlich.« Scarlett fiel ein Stein vom Herzen. »Wenn wir es in die Nähe von Rough and Ready schaffen, kenne ich einen Feldweg, der von der Hauptstraße nach Jonesboro abgeht und meilenweit über Land führt. Pa und ich sind ihn immer geritten. Er kommt nahe bei den McIntosh heraus und das ist nur eine Meile von Tara entfernt.« »Gut. Vielleicht kommen Sie unbeschadet an Rough and Ready vorbei. General Steve Lee hat dort den ganzen Nachmittag den Rückzug gedeckt. Vielleicht sind die Yankees noch nicht dort. Vielleicht kommen Sie da durch, wenn Steve Lees Männer Ihnen nicht das Pferd wegnehmen.« »Ich? Ich komme durch?« »Ja, Sie.« Seine Stimme klang schroff. »Aber Red, Sie... bringen Sie uns nicht?« »Nein, ich verlasse Sie hier.« Sie blickte sich verzweifelt um, sah in den fahlen Himmel hinter ihnen, in die dunklen Bäume auf beiden Seiten, die sie wie Gefängnismauern umgaben, auf die angsterfüllten Gestalten im Wagen, und dann sah sie ihn an. War sie verrückt geworden? Hatte sie nicht richtig gehört? Jetzt grinste er. Sie konnte seine weißen Zähne im Dämmerlicht erkennen, und der alte Spott blitzte wieder in seinen Augen. »Sie verlassen uns? Wo gehen Sie hin?« »Ich gehe, liebes Kind, in die Armee.« Sie atmete erleichtert auf, doch zugleich war sie wütend. Wie konnte er ausgerechnet jetzt Witze machen? Red in der Armee. Nach allem, was er über die Dummköpfe gesagt hatte, die sich von Trommelwirbeln und hochtrabenden Redenschwingern in den Tod locken ließen, Dummköpfe, die ihr Blut vergossen, damit kluge Männer Geld machen konnten. »Ach, ich könnte sie erwürgen, mir solch einen Schreck einzujagen. Lassen Sie uns weiterfahren.« »Es ist kein Witz, meine Liebe. Und es verletzt mich, Scarlett, dass Sie mein hochherziges Opfer nicht richtig würdigen. Wo ist Ihr Patriotismus, Ihre Liebe zu unserer glorreichen Sache? Jetzt haben Sie noch die Gelegenheit, mir zu sagen, ich solle zurückkehren. Meinen Schild im Arm oder darauf gebettet. Aber sagen Sie es schnell, denn ich will noch eine heldenhafte Rede halten, bevor ich in den Krieg ziehe.« Seine langgezogenen Silben drangen spöttisch an ihr Ohr. Er machte sich über sie lustig. Aber irgendwie, das wusste sie, machte er sich auch über sich selbst lustig. Worüber redete er da? Patriotismus, Schilde, heldenhafte Reden? Es war nicht möglich, dass er das alles ernst meinte. Es war undenkbar, dass er sie hier auf diesem dunklen Weg so kaltschnäuzig sitzen ließ, mit einer Frau, die vielleicht im Sterben lag, mit einem Neugeborenen, einer einfältigen Sklavin und einem verängstigten Jungen, und sie zwang, allein den Wagen mit seinen Insassen meilenweit durch Schlachtfelder, Deserteure und Yankees, durch Feuer und Gott weiß was alles zu lenken. »Brad, Sie machen Witze!« Sie ergriff seinen Arm und spürte, wie Angsttränen auf ihr Handgelenk fielen. Er hob ihre Hand und küsste sie flüchtig. »Selbstsüchtig bis zum Letzten. Stimmt's, meine Liebe? Sie denken nur an Ihre eigene kostbare Haut und nicht an die tapfere Konföderation. Stellen Sie sich vor, wie es unsere Soldaten aufmuntern wird, wenn ich 11:55 bei Ihnen auftauche.« Eine boshafte Zärtlichkeit lag in seiner Stimme. »Oh, Red«, jammerte sie, »wie können Sie mir das antun? Warum verlassen Sie mich?« »Warum?« lachte er unbekümmert. »Vielleicht aus Sentimentalität, wie sie in jedem von uns Südstaatlern steckt. Vielleicht, weil ich mich schäme. Wer weiß?« »Schämen? Sie sollten vor Scham umkommen, uns hier im Stich zu lassen, allein und hilflos.« »Liebe Scarlett, Sie sind nicht hilflos. Wer so selbstsüchtig und entschlossen ist wie Sie, ist niemals hilflos. Gott stehe den Yankees bei, wenn Sie sie aufgreifen.« Unvermittelt stieg er vom Wagen herunter, und sie sah verblüfft zu, wie er auf ihre Seite kam. »Steigen Sie aus«, befahl er. Sie starrte ihn an. Ohne Umstände griff er nach ihr, nahm sie unter den Achseln und hob sie neben sich auf den Boden. Mit festem Griff zog er sie ein paar Schritte vom Wagen weg. Vom Staub und den Steinchen in ihren Schuhen schmerzten ihr die Füße. Die stille, warme Dunkelheit umhüllte sie wie ein Traum. »Ich verlange nicht, dass Sie mich verstehen oder mir verzeihen. Mir ist beides völlig egal. Denn ich werde mir selber diese unbegreifliche Idiotie nie verzeihen. Es ärgert mich, dass immer noch so viel Don Quixoterie in mir steckt. Doch unser schönes Südland braucht jeden Mann.« »Hat nicht unser tapferer Gouverneur Brown genau das gesagt?« »Sei's drum. Ich ziehe in den Krieg.« Er lachte plötzlich ein schallendes, freies Lachen, das die Echos im dunklen Wald aufschreckte. »Ich liebte dich nicht so, mein Schatz. Liebt ich die Ehre nicht mehr?« »Das ist treffend gesagt, oder?« »Mit Sicherheit besser als alles, was mir selbst im Moment einfallen würde.« »Denn ich liebe sie, Scarlett.« Sein Murmeln klang zärtlich und seine kräftigen, warmen Hände glitten über ihre nackten Arme. »Ich liebe dich, Scarlett, weil wir uns so ähnlich sind. Vaterlandslose Gesellen alle zwei, Liebste. Selbstsüchtige Schurken. Uns beide schert es nicht im Mindesten, wenn die Welt vor die Hunde geht, solange wir behaglich in Sicherheit sind.« Seine Stimme klang weiter in der Dunkelheit, doch all diese Worte ergaben keinen Sinn für sie. Sie versuchte mit ihrem müden Verstand die unbarmherzige Wahrheit zu begreifen, dass er sie hier verließ und dass sie mit den Yankees allein fertig werden musste. »Er verlässt mich«, ging es ihr immerzu durch den Kopf. Aber sie empfand nichts. Da schlossen sich seine Arme um ihre Taille und Schultern, und sie spürte seine festen Oberschenkelmuskeln an ihrem Körper und die Knöpfe seiner Jacke drückten gegen ihre Brust. Eine warme Welle von verwirrenden und beängstigenden Empfindungen erfasste sie und ließ sie Ort und Zeit und Welt vergessen. Sie wurde schlaff wie eine Stoffpuppe, nachgiebig und kraftlos, und seine stützenden Arme waren so angenehm. Er küsste sie jetzt, und sein Schnurrbart kitzelte ihren Mund. Er küsste sie mit heißen Lippen ohne jede Eile, als läge die ganze Nacht vor ihnen. So hatte Charles sie nie geküsst. Nie hatten die Küsse der Tarleton- und Calvert-Jungs in ihr solche Gefühle ausgelöst. Heiß und kalt und zittrig. Er bog ihren Körper zurück und seine Lippen wanderten ihren Hals hinab bis zu der Kamee, mit der ihr Mieder befestigt war. »Süße«, flüsterte er, Süße. In ihre unsicheren, unklaren Gedanken kehrte plötzlich kalte Vernunft zurück und ihr kam wieder zu Bewusstsein, was sie einen Moment lang vergessen hatte, dass sie Angst hatte und dass Red sie verließ. Sie tatsächlich verließ, dieser verdammte Schuft. »Oh, sie Schuft!« rief sie verzweifelt, während sie fieberhaft nach böseren Schimpfworten suchte. Worte, mit denen Gerald, Mr. Lincoln, die McIntoshs und störrische Maultiere bedacht hatte. Aber die Worte fielen ihr nicht ein. »Sie niederträchtiger, feiger, gemeiner, stinkender Widerling!« Und da ihr nichts einfiel, was vernichtend genug war, holte sie aus und schlug ihm mit aller Kraft, die ihr noch zu Gebote stand, auf den Mund. Er wich einen Schritt zurück und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Ha«, sagte er leise. Einen Augenblick lang standen sie sich im Dunkeln gegenüber. Scarlett hörte ihn heftig atmen und sie selbst drang nach Luft, als wäre sie schnell gerannt. »Die anderen hatten recht, alle hatten recht. Sie sind kein Gentleman.« »Mein liebes Kind«, sagte er, »wie unangemessen.« Sie wusste, dass er lachte, und dieser Gedanke brachte sie auf die Palme. »Gehen Sie! Verschwinden Sie schnell! Ich will Sie nie wiedersehen! Ich hoffe, dass Sie von einer Kanonenkugel getroffen werden! Ich hoffe, sie zerreißt Sie in 1000 Stücke! Ich...« »Den Rest kannst du dir sparen. Ich verstehe, was du meinst. Wenn ich mich auf dem Altar meines Vaterlandes geopfert habe, wird hoffentlich dein Gewissen schlagen.« Er lachte und ging zum Wagen zurück. »Leb wohl, Scarlett.« Sie wusste, dass er in ihre Richtung schaute, aber sie sagte nichts. Der Hass schnürte ihr die Kehle zu. Seine Schritte knirschten auf dem Straßenschotter und einen Augenblick lang zeichneten sich seine breiten Schultern in der Dunkelheit ab. Dann war er fort. Sie hörte seine Schritte noch eine Weile, dann waren auch sie erstorben. Mit zitternden Knien kehrte sie langsam zum Wagen zurück. Warum war er gegangen, in die Dunkelheit verschwunden, in den Krieg, für eine verlorene Sache, in eine Welt, die dem Wahnsinn verfallen war? Warum war er gegangen? Red, der Frauen und Alkohol genoss, der gutes Essen und weiche Betten liebte, feine Wäsche und gutes Leder, der den Süden hasste und die Dummköpfe verhöhnte, die dafür kämpften. Jetzt setzte er seine gelackten Stiefel auf einen dornigen Pfad, wo der Hunger unermüdlich mitwanderte, wo Wunden, Erschöpfung und Kummer wie heulende Wölfe lauerten. Und am Ende dieses Weges wartete der Tod. Er hätte nicht gehen müssen. Er war in Sicherheit gewesen, er war wohlhabend, es ging ihm gut. Aber er war gegangen und hatte sie in nachtschwarzer Blindheit zurückgelassen, während die Armee der Yankees zwischen ihr und ihrem Elternhaus stand. Jetzt fielen ihr all die Schimpfworte ein, die sie ihm gern ins Gesicht geschleudert hätte. Aber es war zu spät. Sie lehnte ihren Kopf an den gebeugten Hals des Pferdes und weinte. Und das ist nicht der letzte Cliffhanger in diesem Buch, das in der Neuübersetzung 1328 Seiten hat. Katja Amberger las aus »Vom Wind verweht« von Margaret Mitchell.